Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und dieselben Worte. Als sie nun nach Osten hinzogen, fanden sie eine Tiefebene im Lande Sinia und siedelten sich dort an. Da sagten sie zueinander: »Auf, wir wollen Ziegel streichen und sie im Feuer hart brennen.« So dienten ihnen denn die Ziegel als Mauersteine und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Dann sagten sie: »Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen.« Da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, an denen die Menschen bauten. Da sagte der Herr: »Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen werden. Auf, wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.« So zerstreute sie denn der Herr von dort über die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. Daher gab man der Stadt den Namen Babel, das heißt Verwirrung. Denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut. Dies ist der Stammbaum Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, wurde ihm Arpachsad geboren, 2 Jahre nach der Sintflut. Nach der Geburt Arpachsads lebte Sem noch 500 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Arpachsad 35 Jahre alt war, wurde er Vater Selas. Nach der Geburt Selas lebte Arpachsad noch 403 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Sela 30 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Eber geboren. Nach der Geburt Ebers lebte Sela noch 403 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Eber 34 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Peleg geboren. Nach der Geburt Pelegs lebte Eber noch 430 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Peleg 30 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Rehu geboren. Nach der Geburt Rehus lebte Peleg noch 209 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Rehu 32 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Serug geboren. Nach der Geburt Serugs lebte Rehu noch 207 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Serug 30 Jahre alt war, wurde er Vater Nahors. Nach der Geburt Nahors lebte Serug noch 200 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Nahor 29 Jahre alt war, wurde er Vater Taras. Nach der Geburt Taras lebte Nahor noch 119 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Tara 70 Jahre alt war, wurden ihm seine Söhne Abram, Nahor und Haran geboren. Und dies ist der Stammbaum Taras. Tara hatte 3 Söhne, Abram, Nahor und Haran. Haran aber war der Vater Lots. Haran starb dann noch bei Lebzeiten seines Vaters Tara in seinem Geburtslande zur Ur in Chaldea. Abram und Nahor aber nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Sie war eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Da nahm Tara seinen Sohn Abram und seinen Enkel Lot, den Sohn Harans und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und zog mit ihnen aus Ur in Chaldea weg, um sich ins Land Kanaan zu begeben. Als sie aber bis Haran gekommen waren, blieben sie daselbst wohnen. Tara brachte hierauf sein Leben auf 205 Jahre, dann starb er in Haran. Der Herr sprach zu Abram: »Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich zu einem großen Volke machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen, Und wer dir flucht, den will ich auch verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Da machte sich Abram auf den Weg, wie der Herr ihm geboten hatte. Auch Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auswanderte. Abram nahm also seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders Haran, und alle Habe, die sie besaßen, und alles Gesinde, das sie in Haran erworben hatten, und sie zogen aus, um nach dem Lande Kanaan zu wandern. Als sie nun in diesem Lande angekommen waren, zog Abram im Lande umher, bis zu der heiligen Stätte bei Sichem, bis zur Orakelterebinte. Die Kanaanäer wohnten damals im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sagte: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Da erbaute er dort dem Herrn, der ihn erschienen war, einen Altar. Hierauf zog er von dort weiter nach dem Berglande östlich von Bethel und schlug sein Zelt zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort erbaute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach er wieder auf und zog immer weiter nach dem Südgau zu. Als dann eine Hungersnot im Lande ausbrach, zog Abram nach Ägypten hinab, um sich dort eine Zeit lang aufzuhalten, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Lande. Als er nun von Ägypten nicht mehr weit entfernt war, sagte er zu seiner Frau Sarai: »Ich weiß sehr wohl, dass du eine Frau von großer Schönheit bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen und denken, das ist seine Frau, dann werden sie mich erschlagen, während sie dich am Leben lassen. So sag doch, du seiest meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut gehe und ich, soweit es sich um dich handelt, am Leben bleibe.« Als nun Abram in Ägypten ankam, sahen die Ägypter, dass die Frau überaus schön war. Und als die Hofleute des Pharao sie zu Gesicht bekommen hatten, rühmten sie sie dem Pharao gegenüber. Da wurde sie in dessen Palast geholt. Dem Abram aber bewies der Pharao sich um ihretwillen wohlwollend, so daß er Kleinvieh und Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele geschenkt erhielt. Aber der Herr suchte den Pharao und dessen Haus mit schweren Leiden heim, wegen Sarais, der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte zu ihm: »Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau sei? Warum hast du sie für deine Schwester ausgegeben, so dass ich sie mir zur Frau genommen habe? Doch nun, hier hast du deine Frau, nimm sie und geh.« Hierauf entbot der Pharao für ihn Leute, die ihn samt seiner Frau und aller seiner Habe aus dem Lande geleiten mussten. So zog denn Abram mit seiner Frau und mit all seinem Hab und Gut aus Ägypten wieder nach dem Südgau. Auch Lot war bei ihm. Abram aber war sehr reich an Herden, an Silber und Gold. Dann zog er weiter von Ort zu Ort, aus dem Südgau bis nach Bethel, bis an die Stätte, wo sein Zelt anfangs gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte, wo der Altar stand, den er zuerst dort erbaut hatte, und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh, Rinder und Zelte. So reichte denn das Land nicht aus, dass sie hätten beisammen bleiben können, denn ihr Hab und Gut war groß geworden. Daher konnten sie nicht beieinander bleiben. So entstand denn Streit zwischen den Hirten von Abrams Herden und den Hirten von Lots Vieh. Es waren die Kanaanäer und Peresiter damals im Lande ansässig. Da sagte Abram zu Lot: »Lass doch keine Streitigkeiten zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten herrschen. Wir sind ja nahe Verwandte. Steht dir nicht das ganze Land zur Verfügung? Trenne dich doch von mir. Willst du nach der linken Seite, so gehe ich nach rechts, und willst du nach der rechten Seite, so gehe ich nach links.« Da hob Lot seine Augen auf und sah, dass die ganze Gegend am Jordan überall wohlbewässertes Land war, bevor nämlich der Herr Sodom und Gemorra zerstört hatte, wie ein Garten Gottes, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte Lot für sich die ganze Gegend am Jordan und zog ostwärts. So trennten sich beide voneinander. Abram blieb im Lande Kanaan wohnen, während Lot sich in den Ortschaften des Jordantals niederließ und mit seinen Zelten bis nach Sodom zog. Aber die Einwohner von Sodom waren böse Leute und arge Sünder gegen den Herrn. Der Herr aber sagte zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen auf ewige Zeiten geben und will deine Nachkommenschaft so zahlreich werden lassen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft zählbar sein soll. Mache dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Da zog Abram mit seinen Zelten weiter und nahm endlich seinen Wohnsitz unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron stehen. Dort erbaute er dem Herrn auch einen Altar. Es begab sich dann zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinia, Ariochs, des Königs von Elasa, Kedorlaomers, des Königs von Elam, und Tidials, des Königs von Gojim. Die fingen Krieg an mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, mit Siniab, dem König von Adma, mit Semeber, dem König von Zebujim, und mit dem König von Bela, das ist Zohar. Alle diese kamen als Verbündete im Tale von Sidim zusammen, wo jetzt das Salzmeer liegt. 12 Jahre lang waren sie dem Kedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahre hatten sie sich gegen ihn empört. Im 14. Jahr kamen dann Kedorlaomer und die mit ihm verbündeten Könige und schlugen die Rephaiter bei Asteroth-Karnajim und die Sophiter bei Ham und die Emiter in der Ebene Kirjat-Hajim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis nach El-Paran, das am Rande der Wüste liegt. Darauf kehrten sie um und kamen nach En-Mispat, das ist Kades, und verwüsteten das ganze Gefilde der Amalekiter sowie auch das Gebiet der Amoriter, die in Hazazon-Tamar wohnten. Da zogen der König von Sodom und die Könige von Gomorra, von Adma, von Zebujim und von Bela, das ist Zohar, aus und stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Sidimtal. Nämlich gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tidial, den König von Gojim, und Amraphel, den König von Sinia, und Arioch, den König von Elasa. 4 Könige gegen 5. Das Sidimtal war aber voll von Gruben mit Erdharz. Als nun der König von Sodom und Gomorra in die Flucht geschlagen waren, gerieten sie da hinein. Die Überlebenden aber flohen ins Gebirge Juda. Da plünderten sie Sodom und Gomorra ganz aus, raubten alle ihre Lebensmittel und zogen damit ab. Sie nahmen auch Lot, den Brudersohn Abrams, der damals in Sodom wohnte, samt seinem Hab und Gut mit sich und zogen ab. Da kam ein Flüchtling und meldete es Abram dem Hebräer. Dieser wohnte damals unter den Terebinden des Amoriters Mamre, der ein Bruder Eskolz und Anas, der Bundesgenossen Abrams, war. Als nun Abram die Kunde erhielt, dass sein Brudersohn gefangen weggeführt worden sei, da ließ er seine waffengeübten Leute, 318 Knechte, die in seinem Hause geboren waren, ausrücken und eilte jenen nach bis Dan. Darauf teilte er seine Leute in mehrere Haufen, überfiel die Feinde zur Nachtzeit mit seinen Knechten, schlug sie und verfolgte sie bis Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Hierauf brachte er die gesamte Habe zurück, auch seinen Brudersohn Lot und dessen Hab und Gut brachte er zurück, ebenso die Frauen und die übrigen gefangenen Leute. Als er nun von seinem Siege über Kedorlaomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Save, das ist das Königstal. Da brachte Melchisedek, der König von Salem, Brot und Wein aus der Stadt heraus. Er war aber ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn dann mit den Worten: Gesegnet sei Abram vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand geliefert hat. Ihm gab Abram alsdann den Zehnten von allem. Da sagte der König von Sodom zu Abram: Gib mir die gefangenen Leute und behalte die Habe für dich. Aber Abram antwortete dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand zum Herrn auf, zum höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und schwöre: Keinen Faden und keinen Schuhriemen, überhaupt nichts von deinem ganzen Besitz will ich behalten. Du sollst nicht sagen können, du habest Abram reich gemacht. Ich will nichts davon. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Beuteanteil, der den mit mir verbündeten Männern Aner, Eskol und Mamre zukommt, die mögen ihren Anteil behalten. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einem Gesicht also: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild, dein Lohn soll sehr groß sein. Abram aber antwortete: Ach Herr, mein Gott, was könntest du mir geben? Ich gehe ja als kinderloser Mann dahin, und der Besitzer meines Vermögens wird Elisa von Damaskus sein. Dann fuhr Abram fort: Ach, du hast mir keine Kinder gegeben, darum wird einer von den Knechten meines Hauses Erbe sein. Aber da erging das Wort des Herrn an ihn also: Nicht der soll dein Erbe sein, sondern ein leiblicher Sohn soll es sein, der dich beerbt. Darauf ließ er ihn ins Freie hinaustreten und sagte: Blicke zum Himmel empor und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann fuhr er fort: So unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Da glaubte er dem Herrn, und das rechnete ihm dieser als Gerechtigkeit an. Dann sagte er zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea hat auswandern lassen, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abram erwiderte: Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Da antwortete er ihm: Hole mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter. Dazu eine Turteltaube und eine junge Taube. Da holte er ihm alle diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte die Hälften eines jeden Tieres einander gegenüber. Aber die Vögel schnitt er nicht in zwei. Da stürzten die Raubvögel auf die Fleischstücke herab, aber Abram verscheuchte sie. Als nun die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram, und zugleich stellte sich eine Beängstigung, tiefe Finsternis bei ihm ein. Da sagte er zu Abram: Sicher wissen sollst du, dass deine Nachkommen als Fremdlinge in einem Lande weilen werden, das nicht ihnen gehört. Dort werden sie dienen müssen, und man wird sie bedrücken 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in hohem Alter begraben werden. Aber erst das vierte Geschlecht von ihnen wird hierher zurückkehren, denn das Maß der Sündenschuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Als dann die Sonne untergegangen und tiefe Dunkelheit eingetreten war, da war es wie ein rauchender Backofen und eine Feuerfackel, was zwischen jenen Fleischstücken hindurchfuhr. An jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abram und erklärte: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, vom Flusse Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Die Keniter, Kenissiter, Kadmoniter, Hethiter, Perisiter, Rephaiter, Amoriter, Kanaaniter, Girgassiter und Jebusiter. Anmerkung: Der 18. und 19. Vers des 15. Kapitels vom 1. Buch Mose könnte etwas falsch aufgefasst werden. Deswegen folgt nun der 18. und 19. Vers des 15. Kapitels vom 1. Buch Mose nach der Hoffnung für alle Übersetzung. So schloss der Herr einen Bund mit Abram und versprach ihm: Ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom. Das ganze Land, in dem jetzt die Keniter, die Kenasiter und die Kadmoniter, die Hethiter, Perisiter und die Rephaiter, die Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und die Jebusiter wohnen.